Darum heißt der Bischof rechtmäßiger Hirte. 208. Der Bischof heißt rechtmäßiger Hirte, weil ihm die Jurisdiktion oder die Gewalt, die Gläubigen seiner Diözese zu regieren, gemäß den Normen und Gesetzen der Kirche übertragen ist. Struktur der Kirche. Der Papst, der die ganze Welt regiert, die Kirche, über jede Diözese, über jeden einzelnen Gläubigen oder Hirten. Der Bischof, der über eine ganze Diözese, ein gewisses Territorium regiert, normalerweise. Inzwischen gibt es auch Personaldiözesen, Militärdiözesen und so weiter, aber gut, eine Nebenerscheinung